haben sich die Fiedersehen. Lebewohl, Ade, Ade, einen Gruß von hoher See, bis im Haben sich die Fiedersehen. Ahoi! Ist an den Herzen geschaden, so viel das Schild hinaus. Alle Meere kennt überall mich aus. Ahoi, ahoi, ich schwöre dir auf Neu. Ahoi, ahoi, mein Schatz, ich bleib dir treu. Lebe wohl, Ade, Ade, einem Sohn von hoher See, bis im Hafen ich dich wiedersehe. Ade, ade, einem Gruß von hoher See, bis im Hafen ich dich wiedersehe. Lebe wohl, ade, ade, ade.